zwischen 23 und 24 Uhr. Pogo Radio. 1, 2, 3, 4. Ja, das war jetzt hier der Pogo-Radio im Bermuda-Funk. Mein Name ist Rudi Himmelsberger. Wenn heute nicht der 4.11. ist, dann haben Sie immer eine Wiederholung. Und es ist heute die Jubiläums. Ist es überhaupt eine Jubiläumssendung? Weil Jubiläum heißt ja irgendwie 15 oder 10 Jahre. Wann ist, ist doch irgendwie, du bist doch hier der Fachmann für so Sachen, oder? Ja, ich erinnere mich, als wir die Sendung begonnen haben, ja. 2000, genau an diesem Tag vor 15 Jahren. Wenn das kein Jubiläum ist, Rüdi, also sei nicht so bescheiden. Ja, also es ist ein Jubiläum. Ja. Okay, ja. 15 Jahre, also dem, das Bermuda-Funk gibt es auch schon seit 15 Jahren und die Sendung wurde das erste Mal am 2. November ausgestrahlt, live aus dem Stadthaus in Mannheim. Und hier sitzt der wunderbare, gut aussehende, durchtrainierte Martin Seliger und der noch durchtrainiertere Linus Volkmann. Guten Abend. Danke, hallo. Hallo. Ich bin ganz aufgeregt, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ja, wir hatten ja gedacht, dass, weißt du, so eine Jubiläumssendung von uns wissen die Leute halt viel, weil auch viel in den Medien bekannt ist. Was macht Martin Seliger heute? Ja. Und so, dass wir dich einfach mal fragen, damit man mal sieht, so wie sieht es aus hinter den Kulissen dieser großartigen Show? Was ist der Typ eigentlich für ein Mensch, dem ich da Woche für Woche mein Heim aufschließe? Sexbeichte, Schuldenbeichte, das sind die beiden Sachen, die ich hören möchte. Okay, ich kann ja mal was zur Schuldensachen sagen. Ich habe in meinem Leben noch nie Schulden auf der Bank gehabt und ich bin jetzt 45 Jahre alt. Nicht schlecht. Und du wohnst seit einer langen Zeit bereits im schönen Rheinland. Wie hast du es geschafft, dir immer noch deinen Dialekt zu bewahren? Ich glaube, das ist keine Gabe, das ist eher ein, ja, das ist halt eigentlich eher schlecht. Man wird ja nicht richtig für voll genommen. Alle lachen. Entweder hinter deinem Rücken oder vor dir. Oder. Was meinst du, wäre anders in deinem Leben, wenn du den Dialekt nicht hättest? Hier in Köln lebend. Geile Weiber, Auto, keine Ahnung. Sind so ein Schlüsselelemente manchmal, ne? Ja, so Butterfly-Effekt. Ich habe keine Ahnung, ja, ich weiß nicht. Also, es gibt ja viele, die haben sich das abgewöhnt. Du zum Beispiel, Linus, ne? Ja, ich komme eigentlich aus Südhessen und wenn ich betrunken bin, dann höre ich mich immer schon so selber, wenn ich dann sage, ah, ich trinke jetzt lieber nochmal Wasser. Ich so, oh nein, ich habe wieder Wasser gesagt, ich bin schon voll. Ah, ja, das ist mir auch mal aufgefallen, ja. Ich habe in deiner Gegenwart noch nie Wasser gesagt. Nee, ja. Also, aber warum muss man sich immer so integrieren? Ich verstehe es nicht. Ja, für dich ist das, du bist halt einfach ein guter Typ, aber Leute wie ich spielen halt einfach die ganze Zeit eine Rolle und da kann man mal gucken, was so geht, was so angeboten wird. Ja. 70 Jahre liegen habe. Ja. Ja, der Martin hat ja, der hat ja den Vorteil, der kommt ja aus dem Rheinland, der kommt ja aus Bochum, ne? Oder? Ja. Richtig so, ja. Oder? Ja. Und da redet man ja schon irgendwie, braucht man sich ja nicht verstellen. Das ist ja nicht wie bayerisch oder schwäbisch oder. Ich habe neulich einen schönen Ausdruck gelernt. Mhm. Da haben die Bochumer Ultras die NPD bedroht. Da haben die gesagt, NPD, haben die auf ein Plakat geschrieben, also vokativisch, NPD, wenn ihr am Freitag auflauft, dann gibt es eine Reise. Könnt ihr euch vorstellen, was das bedeutet? Dann gibt es eine Reise. Ins Land der Träume. Ja, irgendwie so, ne? Also da gibt es Gewalt, so wenden wir an. Aber ich finde, ja, kann man sich so vorstellen, ey, gib mir eine Reise! So kann man ungefähr. Ja. So ein Bochumer würde das so sagen. Und sag mal, gibt es hier noch diesen erbaulichen Chat? Dann wo die Leute dann auch was fragen, deine Hörer? Gab's ja, das? Ja. Zum Beispiel fragt, ich sage aber fragt, das die ist sollen auch falsch, halt, ne? Unbedingt mal fragen, was sie von dir wissen wollen. Ja, ist die Überwachungskamera aus? Fragt einer. Die Überwachungskamera, die ist im Moment aus. Ah. Ja, weil ich irgendwie nicht bereit war, die Lizenz zu bezahlen für die neue Software, die jetzt endlich laufen könnte. Dauert noch. Sind viele im Chat? Definiere viele. Viele, warte mal, hier kann man eine Zahl sehen. Linus meine ich, weil Linus heute da. Ich weiß nicht, 16 Teilnehmer steht hier. Ist nicht so viel, ne? Ja, ich poste es nachher nochmal, dass wir live sind. Ja, super. Warum muss Martin eigentlich nicht das Mikro ans Kinn halten, wie es mir ständig eingebläut wird? Mach ich doch. Du machst du eben nicht. Er kann es ja nicht sehen, er ist ja direkt vor mir. Ja, ja, genau. Ja, aber gut aufgepasst. Gut aufgepasst. Ja, dann merkt man, dass du Punk bist. Also wenn ich Nein. Guck mal, er kann dich doch von der Seite sehen. Ja. Ich kann ja nur von vorne sehen. Kann ich so in die Tiefe sehen. Ja, aber auch wenn ich hinter ihm sitzen würde, würde ich es ans Kinn machen, wenn er das doch zweimal gesagt hat. Ich meine, du bist ja. Ich war neulich im Puff, ich war neulich im Pascha. Was? Ja, zweimal sogar bin ich beim Joggen, laufe ich immer da vorbei und neulich dachte ich mir, ach, wirfst du doch mal einen Blick hinein. Und dann habe ich geguckt und bin tatsächlich durch fast alle Stockwerke einmal durchgelaufen und es waren nur 6 Frauen da gerade am Arbeiten. Voll wenig in diesem riesengroßen Haus. Mhm. Mhm. Eine schöne Geschichte, hatte ich auch ein Happy End. Ja, also... Ich könnte jetzt ins Detail gehen und erzählen, wie ich die eine gefragt habe, wie teuer es ist. Und wie sie dann sagte, es kostet 50 Euro. Und dann habe ich mich nicht getraut zu fragen, für was und bin weggegangen. Oh gut, ein Glück habe ich nicht, gepostet, dass ich heute hier bin. So, nächste Frage an Rüdi. Ja. Rüdi, hast du jemals eine Sendung, die du ja hier auch live zwar aufzeichnest, aber dann auch später abspielen lässt, im Podcast auch, hast du mal eine Sendung zensiert von dir nachträglich? Es gab einmal, da wollte man eine Frau den Kopf abreißen, weil eine andere Frau, die eingeladen war in die Sendung, irgendwas irgendwie, was über die gesagt hat, was die andere Frau irgendwie scheiße fand. Ich versuche hier gerade was zu machen. Und zwar bin ich hier gerade, habe ich das Periscope. Kennst du diese App? Ich weiß noch nicht mal, was eine App ist. Live-Video starten, genau. Und jetzt ist es nämlich besser als irgendein Überwachungscam. Jetzt kann man bei Periscope, kann man hier live zuschauen und zuhören. Das ist jetzt wie ein Video. Das ist Wahnsinn. Ja, allerdings sind 0 Zuschauer dabei, weil ich das jetzt zum ersten Mal mache. Du lallst ja. Das ist natürlich... Du hast gelallt gerade. Das ist deshalb, weil ich hier gleichzeitig der Kameramann mache und gleichzeitig der Moderator. Kannst du mal sagen, Pappelwald? Okay, Pappelwald. Das geht. Ich halte das jetzt einfach mal irgendwo so hin. Ja, genau. Ja. Und antwortet deshalb halt einfach mal fahriger. Das ist für alle bestimmt das Beste. Genau. Außer die jetzt gerade nicht bei Periscope sind. Aber hey, wer ist das schon nicht? Ja, 4 Leute sind jetzt schon bei Periscope. 4 Leute, die jetzt gerade hier den Martin Seliger sehen. Fleisch ist Mord, werdet alle Vegetarier. Jeden Tag ein Holocaust an den Tieren. Grüße auch von mir. Oh, jetzt sind es nur noch 3. Aber 4. Zu Recht. Ja. Schick mal so Herzchen. Da müsst ihr auf den Bildschirm tippen, dann gibt es so Herzchen. Freue ich mich. So, Rüdi, was ist der perfekte Pogo-Radio-Besucher für dich? Tut mir leid, dass ich das wieder so kohärent gestalten will. Natürlich ist der beste, perfekte Pogo-Radio-Besucher oder Besucherin, ist ja egal, ist derjenige oder diejenige, wo ich eigentlich gar nichts machen muss, die von selbst irgendwie alles erzählt, was es so interessiert und was interessant ist. Mhm. Also wo ich nicht irgendwie hinterherhaken muss. Oder so jemand wie du zum Beispiel, der sich ja beschwert hat, die erste Sendung, in der du warst, dass ich nichts vorbereitet habe. Ja, das hat mich... Ja, und das hat dich total irritiert. Da hast du gedacht, ich bin irgend so ein Typ, der irgendwie jetzt alle deine Bücher, deine 2 Stück gelesen hat, oder 3? Ja, ein bisschen mehr. Aber okay, ich weiß es halt nicht, wie viele Bücher du schon geschrieben hast. Und ich habe halt ziemlich wenig Ahnung gehabt, außer dass wir uns mal vor 100 Jahren irgendwo auf dem Fernsehtreffen gesehen haben, rotzbesoffen, und du dich nicht mehr an mich erinnern kannst. Aber sonst habe ich eigentlich nichts von dir gewusst. Und und das hat mir eigentlich gelangt, aber dir nicht. Würdest Weil du wolltest irgendwie, dass ich irgendwie dich komplett ausquetsche. würdest du eher einem obdachlosen Armen im Vorbeigehen seinen Geldbettelbecher klauen oder mit einer Prostituierten schlafen, wenn jemand anders dir das bezahlt, wo du den Hintergrund nicht kennst und ihr Beschäftigungsverhältnis nicht kennst? Was war das Erste? Das Erste. Ich würde auf jeden Fall so einen Becher klauen, ja. Ah ja. Ja. Wieso ziehst du das dem anderen vor? Weil es schneller geht. Dann habe ich es hinter mir. Der andere dauert ewig. Und kann auch so, was ich... Wer darf nie wiederkommen zu Pogo Radio? Okay, jetzt höre ich mal auf mit Film. Ja, vielleicht kannst du dich dann auf deine Antworten besser konzentrieren. Ich lasse es jetzt mal hier mit dem Periskop. Das hat irgendwie keinen Docht. Weißt du, was man macht, wenn man die falsche Antwort gibt? Dann verantwortet man sich. Okay. Also, ich mache es dann nochmal. Also, die erste Frage war irgendwie, ob ich schon mal eine Sendung zensiert habe, ne? Ja, ob das da alles... Da habe ich halt eine Gemeinheit. Die eine Frau der anderen, die sich nicht wehren konnte, weil sie nicht in der Sendung dabei war, habe ich halt dann rausgeschnitten. Da ging es irgendwie um irgendwie Geschlechtskrankheiten. Das habe ich deshalb gemacht, weil ich Angst gehabt habe, dass ich richtig tierisch böse aufs Maul krieg. Und das war eigentlich das einzige Mal, dass ich in der Sendung... also es war jetzt kein Problem gewesen mit dem Bermuda-Funk oder sowas. Mhm. Oder wegen irgendwie, weil es öffentlich ausgestrahlt wird, sondern es ging einfach nur um privaten Beef, auf den ich keinen Bock gehabt habe. Ja, und das zweite war jetzt nochmal die Frage, ob ich wer nicht mehr wiederkommen sollte. Wo du sagst, und den lade ich aber nicht mehr ein. Ja, das sind so Typen, die halt die Zähne nicht auseinanderkriegen, wenn sie denn da sind. Das sind zum Beispiel Leute, die tagsüber hart arbeiten und kommen dann im Winter hier in die Sendung und dadurch, dass es hier halt warm ist, werden sie dann so müde und fangen dann an, so auszudünsten, weil sie den ganzen Tag in ihren Klamotten und ihren sticken Stuhlen irgendwie da sind. Oder plötzlich werden sie total noch müder und dann trinken sie mein ganzes Bier weg und machen eigentlich kein einziges Mal die Zähne auseinander. Und ich sitze da und werde halt blöderweise auch müde und die ganze Sendung ist eigentlich von Arsch. Hast du schon mal eine Sendung vorher abgebrochen? Nee, also eine Stunde kriegt man immer herum. Ist das eine typische Eigenschaft von dir, dass du so besonders stur bist oder so? Das musst du doch sein bei der Nummer, die du da ja durchziehst. Ich weiß nicht, hat das was mit stur zu tun? Nein. Also ich bin kein Typ, der irgendwie einem am Ball bleibt, wenn er irgendwie, also meistens bin ich so einer, der irgendwie auch schnell aufgibt. Ja. Naja, eine Stunde voll machen, obwohl man nicht will, hat natürlich eine gewisse Beharrlichkeit schon in sich. Ja, man kann ja, ich meine, das Schöne ist, man kann ja hier dann irgendwie ausweichen auf eine Playlist. Hast du schon mal mit einem Gast geflirtet? Tristan. Mit dir? Du hast nicht gemerkt. Nee, ich merke sowas nicht so. Ja, siehst du? Ja. Ich bin jetzt auch nicht so der Flirty-Boy. Ne? Ich habe am Wochenende geflirtet. Ja. Ja. Vorm Klo. Die Kloschlange eignet sich gut zum Flirten. Ja, und mit wem? Ich hab vergessen. Ah, ja. Ist nichts draus geworden. Ist schon was draus geworden. hört. Und Rüdi, hast du in all der Zeit einmal eine Sendung verpassen müssen wegen Krankheit? Also jeden Montag on sein, das schafft man ja eigentlich, das ist ja eigentlich unvorstellbar. Ja, teilweise, wegen Krankheit nicht, weil man kann ja sowas auch aus dem Bett moderieren. es ist also aus Krankheit eigentlich überhaupt nicht. Urlaub. Aber Urlaub, ja. Ich war dann irgendwo dann unterwegs, aber ich bin ja ein cleveres Kerlchen und habe dann vorproduziert. Ah. Ja. Und dann hast du im Urlaub gelauncht. Ja, genau. Oder halt schon vorher, schon hochgeladen. Also es hat kein Montag je ohne eine neue Pogo-Radiosendung gegeben. Das gab es doch irgendwann, ja klar. Man kann sagen, so im Jahr fallen so zwei Sendungen aus. Zwei, drei vielleicht. Gibt es Skandale? Ja. Sachen, die man besser nicht erzählt? Skandale? Ja. Du hast den Mann gehört. Also für mich ist es ja jetzt eher weniger ein Skandal, eher dann für andere, die dann drauf reagieren. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt einen Skandal ausgelöst hätte. Ich habe mal gesehen, leider nicht. Ich habe mal gehört, ne? Der André Lux, der hat einen Skandal gehabt. Der ist nach einer Sendung halt besoffen nach Hause gefahren und hat seinen Führerschein verloren, aber das ist kein Skandal. Ja, ok. Oder wie spricht man das aus? Ja, okay. Ah, ja. Mhm. Oder was für ein Skandal? Ja, ja, genau, das meinte ich. Ja, aber das ist, weißt du, wie lange das schon her ist? Das ist schon sehr lange her. Dann hat er den ja mittlerweile bestimmt wieder. Ne? Ja, ja, das war, da war er, glaube ich, gerade mal so 21 Jahre alt oder so. Und du machst ja diese Sendung immer mit Gästen, das ist ja das Konzept, da steigen ja viele von uns Fans auch durch. Aber was machst du, wenn irgendjemand nicht vor der Tür steht? Das muss auch schon mal passiert sein. Ja, das ist so eine, tatsächlich so eine Situation, also die größte Gefahr ist eigentlich, oder die größte Arbeit, die Vorbereitung einer Sendung ist die, den richtigen Gast oder den Gast eher also zu schauen, dass der halt da ist. Das ist wirklich problematisch und es ist auch oft so, wenn ich die Sendung am Montag vorproduziere, dass ich sonntagabends immer noch keinen Gast habe. Mhm. Was mir schon irgendwie dann das ganze Wochenende irgendwie schon so Bauchschmerzen bereitet. Ja. Das ist wie so, wenn man die Hausaufgaben nicht gemacht hat in der Schule, ne? Aber wie kriegst du denn die alle mal her, wenn ich dann gucke, so, das sind ja alles immer fast neue Leute. Klar, ein paar Leute wie Martin oder so sind dann mal öfter da, aber... Ja, und der Martin ist jetzt nicht so einer, den ich jetzt nehme als, ich habe niemanden, komm du vorbei, nein, sondern du bist ja schon so einer, den muss man schon irgendwie locken und bist ja immer busy und irgendwie im Ausland meistens. Ja, das ist schön, dass du dir so Mühe gibst, aber eigentlich bin ich mega billig und mach alles. So. Ja, aber nicht halt dann, wenn ich will. Man darf es nur nicht sagen. Das ist ja das Problem. Man darf es nur nicht sagen. Ja, genau. Nee, aber genau, ja, nee, ich bin froh, dass du immer Gäste findest und diese Beiträge zu unserer deutschen Medienlandschaft im Internet sogar über Landesgrenzen hinweg verfügbar werden lässt. Das ist ja im Prinzip ein Format für die ganze Welt. Ne? Ja, müsste eigentlich vom Goethe-Institut eigentlich gefördert werden. Ja. Ne? Konnte man hier rauchen? Ja, ja, ja, du kannst hier rauchen, kann ja. Kannst ruhig ja rauchen, ja. Aber jetzt hast du nicht gesagt, was du machst, wenn der Gast nicht vor der Tür steht. Ach, warte mal kurz. Hier zu Ehren deines Jubiläums habe ich dir eine Schachtel Pralinen mitgebracht. Eine edle Tropfen in Nuss. Und damit es für dich nicht so doof ist, habe ich dir Promo-CD von Noel Fritz mitgebracht. Das ist aber ich sag mal eins, ne? Also normalerweise ist doch sowas ist doch nicht gewölbt, oder? So ein Deckel. Die sind doch schon explodiert. Die, also als ich die vorhin im Feinkostladen gekauft habe, war das noch nicht. Wahrscheinlich, weil ich so schnell gefahren bin oder wegen dem Höhenunterschied. Gibt es da irgendwie so ein Haltbarkeitsdatum? Das sieht so aus, als hättest du irgendwie mal von irgendeiner Verstorbenen. Das ist immer wichtig, damit es der Hörer sich auch vorstellen kann. Ja. Rüdi hat zu Ehren seines Jubiläums jetzt eine Schachtel Pralinen bekommen. Wundert sich, warum die Packung aber unter Spannung steht. Was, ja. Sorry. Ja, schön. Ich habe die Promo-CD schon. Kannst du ja aufmachen, vielleicht kann man es ja essen. Torti schreibt, Martin, sag die Promo-CD ein. Ich bring sie dir mit, Torti. Das ist das ganze Costa-Album. Und wirklich in Bierdeckelform. In einer Papphülle. So, und weil heute Geburtstag ist, schenke ich dir auch noch was hier, Martin. Oh! Ja. Oder willst du hier Attila and the Stockbroker live at the Grace? Ich finde sowas eigentlich alles scheiße. Ah, danke, das ist aber nett. Das find's gut, oder? Hier, guck mal, Rüdi, hier, die Leute wollen auch was von dir wissen. Ja, genau. Vielleicht kannst du das einfach abarbeiten. Hallo. Frage an Rüdi, hast du einen Gast mal eine Band kennengelernt, die nun zu deinen Lieblingsbands gehört? Ja, sicher, die Schüttlers. Durch einen Gast? Durch einen Gast? Ja, klar. Ja, bestimmt, natürlich. Als wir mit Gedrängel hier waren, hat Rüdiger die Schüttlers kennengelernt und jetzt ist der Rest ist ja Geschichte. Ja. Also die Schüttlers hast du nur über deine Sendung kennengelernt. Ja, das stimmt. Nee, es gibt aber viele, viele Sendungen, da hatte ich dann Gäste hier, die ich vorher nicht gekannt habe und daraus sind langjährige Freundschaften entstanden. Ja, Ulrich Nachtigall. Und ich bin auch, ja, zum Beispiel, oder ich bin auch, ich habe dann dadurch, obwohl ich noch gar nicht in Köln gewohnt habe, habe ich schon ziemlich viel Kölner gekannt, weil die halt bei mir in der Sendung waren. Oder ich bei denen zu Hause und habe die interviewt oder so ähnlich. Kölnel. Mhm. Wenn ein Chinese Kölnel sagt, dann weiß man nicht, ob er Körner oder Kölner meinte. Warte mal, bevor du in diese volle Dose, du hast schon leer getrunken. Die habe ich leer getrunken. Nee. Weil ich keinen Aschenbecher hatte. Ja, hier. Mach doch mal Musik, damit ich einen Aschenbecher suchen kann. Affenmesserkampf klingt so ein bisschen wie Aschenbecher. Ja. Ich würde mal sagen, wir spielen jetzt was, weil ja, ich immer was aussuchen darf. Suche ich mal was aus, was mir selbst gefällt. Weil ne? du Geburtstag. Weil ich Geburtstag die toten Hosen. Hab. Die toten Hosen, ja, am Arsch weil die Räuber. Die Girls Konzert. Nee, ich suche mal eins, nämlich das ist eine Band, die war auch schon früh bei Pogo Radio zu Gast, nämlich die Präsidenten. Und das Lied heißt Osterhase. Hey Osterhase, was machst du in der Frühe? Du legst doch keine Eier, denn das macht die Henne, das weiß ich doch genau. Hey Osterhase, du kannst mich nicht verarschen, die Eier legen die Henne, was machst du dann so früh? Hey! Osterhase, was machst du in der Frühe? Du legst doch keine Eier. Shit verarschen, die Eier legt die Hände, was macht man dann so früh? Ja. Osterhase, du bist ein Verbrecher, wir wollen keine Eier. Ja, die Präsidenten. Also ihr merkt schon, wohin die Reise geht. Ne? Die Superfreunde haben gerade war die erste Band, die gespielt hat mit Adam und Zora. Jetzt die Präsidenten. Also ich bin halt schon so, wie sagt man dazu? Ich liebe Musik mit textlichen, weil der Text stimmt. Tja, also ja. Eine Ansage, ne, die man sich auch trauen muss, mal so zu bringen. Ja. Eine andere Frage ist, dass irgendwie, was ich mitgekriegt habe in den letzten Monaten, dass du damit kokettiert hast oder es angesagt hast, dass du aufhören möchtest. Wie weit ist das gediehen und kann man das noch verhindern? Das hat sich ja irgendwie in Luft aufgelöst, ne? Das habe ich irgendwann mal so gebracht, dass ich hier irgendwie jetzt jemand einlade und dann irgendwie suche ich mir da so meinen Nachfolger, der das dann übernimmt. Es hat ja damals bei dem Punkrock-Fanzine ganz gut geklappt. Kannst du das hieß ja damals Pogo-Presse, das wurde dann übernommen vom Bocky und seinen Kumpels und wir haben das dann so mehr oder weniger weitergegeben, dass auch die Promo-CDs und sowas weitergereicht werden. Dann wurde es dann umbenannt im Punkrock-Fanzine und ja, und dann plötzlich war es im Kiosk und jetzt ist es. Der Bocky, das ist so ein Biker-Patron aus Heidenheim, der hat das Punkrock-Fanzine jetzt benutzt, um seine Gelder zu waschen, die er mit Drogenhandel und Prostitution und Schutzgeld verdient. Und dieses Punkrock-Fanzine ist eigentlich nur eine Fassadeneinrichtung, um dieses Geld in die reguläre, in den regulären Geldumlauf bereiten. Aber du weißt ja, dass du nach dieser Aussage getötet wirst. Genau, das hat Martin gesagt, möchte ich dann nochmal deshalb betonen. Ja. Aber wir sind doch jetzt hier als Journalisten oder so, ne? Sind wir nicht jetzt hier wie die vierte Macht im Staat? Ja, aber du weißt ja, wie es den Whistleblowern geht. Immun. Ja. Das wurdest du auch gefragt im Chat von jemandem. Hast du schon mal geheime Fakten von irgendwem geleakt? Ich jetzt? Ja, aber danach waren sie ja nicht mehr geheim. Also die waren ja eigentlich nur davor noch geheim und da hat es ja keiner gewusst und hat sich keiner dafür interessiert, weil es ja geheim war. Und dann habe ich es ja gesagt und dann war es dann plötzlich nicht mehr geheim und dann hat jeder gesagt, ja, habe ich schon gewusst. Na, gibt ja keiner zu, dass er irgendwas vorher nicht gewusst hat. Haben wir ja alle schon gewusst. Ach so? Ja, es war ja eh klar. Ja. Welches Gericht, Rüdi, kochst du, wenn du ein Date beim ersten Treffen beeindrucken möchtest? Der steht in deinem Fragenkatalog. Ja, den habe ich mitgebracht. Das sind 65 Fragen. Freut euch noch. Ja, das ist ja so, was für Musik legt man auf, wenn man eine Frau beeindrucken will? Natürlich nicht seine Lieblingsmusik, sondern die Musik, die die Frau gut findet. Oh. Ja. Genau, das ist er beim Kochen. Romantic Pogo Radio. Ja. Also und, ach so, du passt das dann quasi individuell an. Hast du so viele Skills am Herd? Ah ja, klar. Meine zwei Kochplatten. Vegetarisches Risotto und eine Crème Boulée. Das ist schwierig ohne Ofen. Ein Risotto finde ich total scheiße. Ja, aber das ist ja wahrscheinlich ein ganz guter Indikator. Und was läuft für Musik? Dieser eine, Elvis Costello oder so, ne? Nee, gar nicht, sondern ich habe das in der Spezial-Playlist. und zwar hilft man da bei iTunes hilft man da ganz gut, dieses Genius. Leonard Cohen. Ist, du nimmst irgendwie ein Lied, das nicht so irgendwie ziemlich schlimm ist, und dann sucht er dann irgendwie so ähnliche Lieder aus. Natürlich nichts von irgendwie von Präsidenten oder sowas. oder von den Superfreunden, sondern halt irgendwie so angenehme Hintergrundgeräuschmusik. Die eventuelle Pupsgeräusche überdeckt. Aha. Ja. Welcher Herr der Ringe-Charakter wärst du am liebsten? Ah, sehr gut. Ich schau leider sowas gar nicht so. Also ich bin da gar nicht so im drin. Oh. Also ich habe sowas für alle schon mal geguckt, aber irgendwie bin ich da nicht so. So Fantasy-Zeug interessiert mich nicht. Was hast du schon mal geklaut, Rüdi? Also im Laden jetzt. Ladendiebstahl. Ja, also, überall. Unrechtmäßig entwendet, egal wo. Ein, ich glaube, das Teuerste, was ich als Jugendlicher geklaut habe, das war, als ich noch eine Band spielte, habe ich gedacht, weil ich so schlecht Bass spielen kann, das könnte ich dadurch irgendwie aufwerten, indem ich mir so ein Effektgerät zuleg, ja. Ja, und... Ja, und das war so ein Musikladen halt, ne? Habe ich so ein Effektgerät, wo irgendwie normalerweise original 350 D-Mark gekostet hätte, habe ich dann entwendet. Und habe natürlich klugerweise die Packung in dem Glasschrank gelassen, dieser Glasvitrine. Ja, gut. Bist du danach nochmal hingegangen? erstmal nicht mehr. Ja. Und Martin, Bonusfrage: Hast du schon mal Kabel von einer anderen Band versehentlich eingesteckt bei einem Konzert? Nee, habe ich noch nicht. Ich habe, das hätte das fast jetzt am Wochenende gemacht, aber dann, also von dem Laden. Und dann habe ich aber den Typen, der dann gleichzeitig mit mir auf der Bühne war oder was abbaut, habe ich gefragt, ist das euer Kabel? Und dann meinte er, ja, das ist unseres, dann habe ich es da gelassen. Ist ja auch nicht gerade die beste Tarnung, so einzusteigen in den potenziellen Diebstahl. Aber ich wollte gar nicht klauen. Ah. Ich wollte das gar nicht klauen. Ich habe, meine Tasche war nämlich schon so voll von dem allen, was da schon drin war. Das hätte gar nicht mehr gepasst. Ich kann mich noch an eine Band erinnern, in der ich mitgespielt hatte. Da hat der Gitarrist sich ein Kabel besorgt, das irgendwie lebenslange Garantie drauf war gegen Kabelbruch. Ich war ganz stolz drauf und hatte mal einen Auftritt, dann war das Kabel weg. Da war natürlich keine Garantie drauf. Und er war richtig sauer. Und ich habe mir aber auch so ein Kabel gekauft. Und hab's dann aber vorsorglich schon mit so Gaffertape irgendwie die Enden schon so abgeklebt, dass es halt aussieht, als wäre es halt tausendmal repariert worden. Ah. Und ich hab's immer noch. Schlau. Ja. Nach 25 Jahren habe ich's immer noch. Boah, das ist aber schlau. Bist du eher so ein gerissener Typ? Das ist jetzt aber schlecht. Ich muss mich ja das selber reflektieren. Ist jetzt gerade mein Hobby. Ja, du kannst ja auch sagen, ich bin eher ein, na, so der mit einer Vehemenz im Auftreten seine Interessen durchsetzt. Oder ich bin eher einer, der einen ausgeklügelten Plan sich überlegt. So, das kannst du ja schon vielleicht unterscheiden in Bezug auf dich selbst. Ja, manchmal überlegt man sich irgendwelche Pläne, aber wenn es dann soweit ist, dann ja, funktioniert es halt nicht so, wie man sich so denkt. Und danach ärgert man sich. Aber du hast ja Erfolg. Wie Erfolg? Ja. Was? Na, du bist zum Beispiel bei Pogo Radio gelandet. Pogo-Radio, das ist jetzt Berufstätig. Ja, das habe ich mir selber ausgedacht. Also da kann ja jeder landen, wenn er sich irgendwas selber ausdenkt. Also doch. Es ist ja auch, es ist ja die ganze Geschichte hier. Ne? 15 also, Jahre Pogo-Radio ist ja auch, hat nichts mit Leistung zu tun. Weil es ist ja eigentlich ein Projekt, das überhaupt nicht funktioniert, von Anfang bis Ende. Ja, also Respekt. Ja. Nee, aber man muss sagen, also es gab Mitte der 2000er, sag mal so, ja. Ja, so zwischen 2000, ja, wo es anfing, und 2010, war eigentlich, glaube ich, die glorreiche Zeit, weil da war ich ja eigentlich auch in diesem Internet eigentlich, gab es ja nicht so viele Radiosendungen zu hören. Ah, ja. Ja, und da gab es auch kein Spotify und sowas, ne? Und da musste man ja schon suchen, und da gab es halt auch nicht irgendwie, dass man sich irgendwie so eine Playlist anklickt und dann hat man so und dann ist alles gut, sondern da war ja, da waren ja schon so die Perlen unter den, ne? Und da war es so, da hatte ich zufällig entdeckt, dass ein Lokalradio in San Francisco meine Sendung jede Woche gespielt hat. Ist das wahr? Nach, vor mir, kam Al Jazeera in Englisch eine Stunde, dann kam meine Sendung 16 Uhr und 17 Uhr war dann Maximum Rock'n'Roll Radio. Wow. Respekt. Ja. Und daraufhin bin ich auch vom Maximum Rock'n'Roll Radio Fanzin interviewt worden. Ja. Auf Englisch, wie du so auf hast. Auf Englisch, ja. Aber ich habe dann irgendwie... Auf Deutsch geantwortet. Ich habe einen Mitbewohner gehabt, der Amerikaner ist, und den habe ich dann... der hat mir dann geholfen, was ein Fehler war, weil sein Englisch schlechter ist eigentlich als mein Deutsch. Und mein anderer Freund, der Dings studiert hat, Anglizistik, da macht man heute noch Vorwürfe, dass ich ihn nicht gefragt habe, ob er das verbessern sollte. Aber ist ja egal, ist ja für Amis. Haben es auf jeden Fall verstanden. Nicht schlecht. Ja. Anglistik, glaube ich, ja, genau. Anglistik. So. Hier, Frage an Martin: Hast du schon mal beim Duschen gepinkelt, und zwar nicht zu Hause? Habe ich schon öfters, ja. Ja. Ach so, ich wollte dich mal fragen, Rüdiger. Es halten sich ja jetzt schon länger die Gerüchte, dass Pogo Radio eine kostenpflichtige Sendung werden wird, dass das Angebot in Zukunft beglichen werden muss mit einer Geldzahlung. Was kannst du uns denn darüber sagen? Ja, das kommt halt nichts zusammen, ne? Ich habe zum Beispiel mal so ein Flatter-Account, habe ich immer noch. Da kommen so alle 2 Monate kommt mal so eine Rechnung über 2 Cent oder sowas. Da spendet mir dann einer so ein bisschen Kleingeld. Geschenkt. Also ich denke mal, das Geld, was die an Pfandflaschen die Gäste da lassen, das ist ergiebiger. Also ich spekuliere schon auf diese Dose, auf die Bierdose, dass der Linus die nicht mitnimmt. Also, ja. Was ist das Schlimmste, das dir jemals passiert ist? Das Schlimmste, was mir jemals passiert ist? Was ist das Schlimmste, was mir jemals passiert ist? Wenn mir jemand das Herz bricht zum Beispiel. Ja, also du bist schon eher so ein egozentrischer Typ. Wie? Ja, das war eine Fangfrage, Entschuldigung. Wieso? Eine Fangfrage? Was hätte ich antworten sollen? Der 11. September oder was? Ja, irgendwie so war es. Ja, das ist echt das Schlimmste, was Rüdi je passiert ist, ist der 11. September gewesen. Die arme Sau. Und dann wäre ich auch kein Egozentriker, ne? Weil das ja extra wegen mir passiert. Ja, das ist sympathisch, was er damals gesagt hat. Ja, hier so. Tja, meine Lieblingsfrage, als ich noch bei Intro war, da habe ich immer viele Fragebögen gehabt und war ich selber so ein bisschen... Das war ja auch deine glorreiche Zeit, ne? Ja, würde ich jetzt nicht sagen. Wirst du wahrscheinlich noch in 20 Jahren sagen, damals, als ich noch bei der Intro war. Oh, das da war hatte ich toll. Ne? Da hatte ich Fragen auf Lager. Da hört mal zu, Kinder. Ne? Ich erzähle euch mal von so einem kostenlosen Magazin. Ne? Könnt ihr euch gar nicht mehr vorstellen. Und weil ich so ein bisschen hypochondrische Anleihen natürlich habe, wie viele, war meine Lieblingsfrage immer, was war die schlimmste Krankheit, die du je hattest? Oh, Neurodermitis. Was ist das? Neurodermitis, hallo, google's doch nach. Ich habe keinen Google. Ja, das ist eine Hautkrankheit. Ja, wo man nicht so genau weiß. Erblich, aber auch ein bisschen psychosomatisch. Dann immer in Stresssituationen tritt es mehr auf. Dann haut man. Ja. Ach, du kennst doch Neurodermitis, oder? Mensch, nein. Junge. Echt? Hm. Mach mal ein Lied drüber. Ich kenne das nicht. Achso, der Hoshi fragt. Ich muss auch immer alles kennen. Sag mal, fragt ist falsch, oder wie? Ja. Ja, fragt. Hoshi fragt an mich irgendwie zum Thema Altersunterschiede. Sind Gäste im Teenie-Alter oder Anfang 20 anstrengender als Gäste um die 40? Spitzt du? Was macht er denn wieder für Geräusche? Ich habe gerülpst und gefurzt. Oh Mann, hey. Ja, das ist aber auch nichts Neues. Ein Glück, ne? Dass ich mir ein neues Mikrooberteil abgeben lassen, wenn das die Leute hier machen. Ja, das ist aber auch nichts Neues. Also, es geht um Altersunterschiede. Es ist wirklich so, natürlich, das ist individuell. Das kann man am Alter nicht festmachen. Das kann man am Alter wirklich nicht festmachen. Es ist auch nicht so, also wenn jetzt jemand kommt, der ist 20, der glaubt nie, dass ich irgendwie schon so alt bin, so alt wie sein Vater. Das irritiert dann eher. Du hast auch. Hör doch mal auf mit dem Scheiß. der Rüdiger hat mir in den Sack getreten. Ja. Du, wirklich, du hast auch gar keine grauen Haare dafür, dass du älter bist als ich. Ich bin ein bisschen neidisch. Ich wollte gerade mal einen Furz anzünden, hat der Rüdiger mir in den Sack getreten. Mit seiner Nylonhose. Die hätte gebrannt, Alter. Nee, guck doch. Ja. Ja, aber es ist ja keine Fernsehshow, ne? Also das ist eine Radioshow. Wo muss man sich schon auf die Kernkompetenzen konzentrieren? Aber wir sind trotzdem noch da, ne? Es gibt uns trotzdem auch als materielle Körper. Ja, so, ne? Aber hier zählt nur deine Stimme. Nicht dein Body. Also der hätte ich euch gar nicht zweimal joggen gehen brauchen. Hier schon. Ja, wir dachten, die Webcam gibt's noch. Also ich habe mich auch in Schale geworfen. Hey! Ja, deine Haare sind nicht gefärbt. Nee, die habe ich schon lange nicht mehr gefärbt. Und warum hast du graue Dinger. Ich habe graue Strähnen. Ja. Also, ihr könnt das ja alle nicht sehen. Rüdi Himmelsberg. Also, ich meine, graue Haare ist ja kein Problem. Guck mal hier, Geheimratsecken und lichtes Haar hier oben. Ja, aber wenn man mit 30 noch Haar hat, dann hat man es meistens auch länger. Also, entweder die Glatze stellt sich bis dahin ein oder es bleibt noch. Also. Ja, aber das geht Du mit deinem Afro hier. Ich hab ja ein Radiogesicht, also von daher ist ja egal, wie ich aussehe. Was ist eigentlich die Repressionshypothese? Kennt ihr die? Ja, ich weiß, du hast studiert und Nein, so. Was ist das? Ich soll das sagen. Mir hat jemand gesagt, ich soll das heute im Radio das Wort Repressionshypothese sagen. Du weißt nicht mal, was Neurodermitis ist. Ja, und ich weiß auch nicht, was das andere ist. Ja, geh doch mal googeln. Du bist jetzt beleidigt, weil ich eben hier meinen Furz anzünden wollte, ne? So, Achtung. Warte mal, okay Google. Wie heißt das Wort? Repressionshypothese. Repressionshypothese. Ja, Fans, der Höhepunkt des Abends steht an. So, der Moderator googelt langwierig irgendwas. Die Biomacht und das Sexualdispositiv. Ach, scheiße, mach wieder weg, das ist langweilig. Langweilig. So schnell geht es. Ja. Kannst du mich mal filmen, wie ich den Furz anzünde? Nee, das machen wir nicht, weil davon gibt es schon 100 Millionen Trilliarden Videos im Netz und die sind alle geiler als du das jetzt machen würdest. Kennst du das Video, man muss scheißen, aber kackt? Man muss furzen, aber kackt? Da gibt es sogar so einen Ausdruck, ne? Schnurzen oder sowas. Ja, aus Long Comes Polly, da kommt das Schurzen. Schurzen, ja. Genau, es gibt ja Schurzen Records, war jetzt auch bei mir gewesen zu Gast. Wie, wer? Schurzen Records. Was ist das denn? Ja, die haben das erklärt, das Schurzen ist halt scheißen. Ja, Putzen, klar, aber was soll das für ein Label sein? Gibt es das wirklich? Ja, also wenn du ein bisschen Ahnung, ein bisschen von der Musik irgendwie so im Musikbusiness so drin wärst, dann würdest du es vielleicht wissen, das ist ein Bonner Label. Ich habe letztens mal das Ox gelesen. Die haben Angry, wie heißt die Band? Scheiße. Simones. Nee, nicht Angry. Ich habe neulich den Sänger Fucking Angry's. Fucking Angry's haben die Ach so, ach, Schurzen Rekord 2. Ja, klar, ach, so die meinst du. Ja, genau. Der ist Mansion Mike oder so. Das kennst du jetzt. Der Sänger von Angry Simmons. Ah. So, der Hoshi, die Online-Redaktion hier bei Pogo Radio. Er fragt nach irgendwie an Linus, wie oft wirst du auf die Linus-Talentprobe angesprochen, wie oft meinen... Ist die Leute ernst? Ja, tatsächlich, Linus, L-Namen sind ja jetzt sehr populär, auch bei Kindern und so, deshalb ist Linus etwas mehr im Vordergrund, aber früher als ich nach, war es noch nicht ganz so sehr und da war der Name noch etwas besonderer und da wurde ich immer wieder drauf angesprochen, auch jetzt, wenn jemand zufällig in Köln ist, sieht er da die Plakate und denkt, das ist mal eine lustige Sache, die er mir erzählen könnte und ich tue dann immer so ganz interessiert, aber ich habe es natürlich schon sehr oft gehört. Okay. Hätte ich mir jetzt eigentlich auch so gedacht. Was ist denn das eigentlich? So eine Antwort darf ich das überhaupt noch fragen? Ist egal, weil wir reden hier jetzt nicht über irgendjemand Fremdes, der irgendwas macht, sondern wir reden über uns. Naja, in dem Fall geht es ja, das ist ja auch mein Job. Linus zugeschrieben das wird. Ist also ja auch mein Job als sagen, Moderator. Dass wir nicht über ihn reden würden, wenn man die Frage beantwortet, was Linus Talentprobe ist. Das ist zum Beispiel auch mein Job als Moderator, dass ich in den 15 Jahren gelernt habe, ich muss ein Gespräch sozusagen in eine gewisse Richtung führen. Ja, aber so die Skills, die du dir über die Jahre angearbeitet hast, die sind sehr casual versteckt in deiner Art zu moderieren. Also wenn du jetzt sagen würdest, ich habe gestern angefangen, würde ich es auch glauben. Nee, das stimmt nicht. Ich weiß. Er hat doch gerade, das war ironisch gemeint, ne? Ich habe das verstanden. Weil ich kann es kurz erklären für unsere Hörer. Ja, und Hörerinnen. Ja, es war ja so, dass der Rüdiger gesagt hat, jetzt müsste irgendwas anderes besprochen werden. Und dann als Begründung gesagt hat, dass der über sehr lange Zeit hinweg sich die Fähigkeit angeeignet hat, Radiosendungen zu moderieren. Und das war der Grund dafür, warum man jetzt, also sozusagen ein sich selbst tragendes Argument, ne, wie Münchhausen, der sich am eigenen Shop aus dem Sumpf zieht oder die beiden Hände, die sich gegenseitig zeichnen. Habe jetzt gerade nicht zugehört, aber mir ist gerade was eingefallen, weil du mich am Anfang darauf angesprochen hast, wegen meinem Dialekt, den ich mir einfach nicht abtrainieren kann. Vielleicht rede ich ja nach der Sendung ganz normal und ich benutze es nur in der Sendung, so wie zum Beispiel die Sydney aus Marzahn, so eine Rolle. Ja, oder wie jetzt zum Beispiel der Holländer. Harry Weinfurt. Ja, alle Holländer eigentlich. Alle Holländer im deutschen Fernsehen reden doch alle so ein bisschen holländisch. Und so habe ich mir halt gedacht, es gibt eigentlich noch gar niemanden, der in meinem Dialekt irgendwie moderiert. Aus gutem Grund. Ja. Aber einer muss es ja machen. Klar, im Kabarett muss alles besetzt werden. Also so hier, jeder so seine Rolle. Hattest du dir jemals überlegt, weißt du, du machst das seit 15 Jahren, hast du jemals strukturell irgendwie gedacht, so, ich könnte mal Rubriken einbauen, ich könnte mal das Konzept ändern oder war es von vornherein? Haufenweise Rubriken. Aber die sind alle irgendwann mal wieder verschütt gegangen irgendwie. Was war die beste Rubrik, die wir jetzt nicht mehr mitkriegen? Nenne 5 Sachen, die du niemals mehr wieder machen würdest oder machen willst. Oder niemals machen möchtest. Oh, gar nicht schlecht. Unser Rüdi. Ja, oder eine Rubrik, ich mache jetzt einfach mal hier das Random-Dings an und dann wird das Lied laufen gelassen, das jetzt irgendwie dann als nächstes kommt, egal was es ist. Auf wen bist du richtig neidisch? Oh ja. Also neidisch wäre ich, wenn ich ein Mensch wäre, der aus euch beiden besteht. Also deine Eloquenz, ich weiß noch nicht, was das Wort bedeutet, und deinen sportlichen Körper. Ein Hybrid wärst du gern dann aus Linus Volkmann und Martin Seliger. Ja, wie bei die Fliege. Dann wärst du neidisch auf andere, weil du wolltest damit sagen, dass das so scheiße wäre, ne? Das war so eine spitze Bemerkung von dir jetzt. Nee, also du hast ja auf jeden Fall Qualitäten, Linus auch. Ja. Und die beiden zusammengeführt wäre wahrscheinlich so der absolute Übermensch. Ach, andere wären neidisch auf dich. Ich meinte jetzt aber, worauf wärst du neidisch? Du wärst neidisch auf jemanden, der so wäre. Neidisch? Ja. Nee, neidisch nicht. Eigentlich bin ich neidisch, sondern ich bin eher dann so ein bisschen abgeturnt, dass jemand was einfach so kann und ich mich anstrengen muss und kann es doch nicht. Und wann wärst du? Also ich bin nicht neidisch, wenn einer irgendwie 7 Sprachen fließen kann. Da bin ich ja nicht neidisch auf den, sondern ich bin einfach nur, ich finde es halt schade, dass ich halt so dumm bin. Wann wärst du denn neidisch? Neidisch? Weiß ich nicht. Wann bin ich neidisch? Ja, ich würde sagen Dead End. Ja. Überleg doch mal, wann wärst du neidisch? Genau, lass dir Zeit. Ne? Ja. Einfach mal ein bisschen hier. Wir haben ja nur noch eine Viertelstunde. Wahlgesänge einspielen, Rüdi überlegt. Genau. Ja, wenn, was ich? Keine, nee, gibt's nicht. Gibt's nicht. Du bist einfach kein neidischer Dude, du bist ein großzügiger Dude. Cool. Nee, die Amerikaner, die sind ja auch nicht so neidisch. Nee, also wenn jetzt ein Arbeitskollege jetzt 1000 Euro mehr verdient als ich, dann bin ich ja auch nicht unbedingt neidisch. Gönnst du dem das? Ich würde es nicht als neidisch sagen, sondern ich finde es dann halt scheiße. Aber nicht neidisch. Welches Tier würdest du gerne mal streicheln? So abwegig ist es doch nicht. Ich vielleicht ein Biber, das finde ich immer lustig. Ich habe die mal gesehen, im Wuppertal gibt es so ein Bibergehege und die sehen in Cartoons immer lustiger aus. Nee, die haben so eine komische Haut. Ja. Das machen Punks doch nicht so gerne, reflektieren. Ey Gott, wie viele Leute haben denn den Chat Bobby verlassen? Render. Ja, die kommen und gehen. Er ist neidisch auf die Punks. Was ist jetzt mit den Tieren? Mit den Tieren? Ja. Tiere streicheln? Ich finde es blöd, irgendwie nur weil was süß aussieht, gleich irgendwie anzufassen. Also ich finde sowas scheiße. Du kannst ja auch ein hässliches Tier mal streicheln, was keiner sonst macht, damit sich das auch mal freut. Ich will ja, wenn ich jemand streichel, will ich mir was Gutes tun. Also ich streichle ja nicht jemand, um meinen Händen irgendwie zu gefallen. Also dass meine Hände irgendwie ein schönes, wolliges Gefühl haben, sondern ich will ja... Aber du sagst ja, du kannst ja nicht ausschließen, dass ein Tier das vielleicht auch will. Vielleicht möchte das Tier das ja. Ja, ein Streichelzoo-Tier würde ich ganz streicheln. Also einfach so eine Ziege oder was? Stimmt, ja, genau. So Ziege, wie bescheiden. Und du, Martin? Ein Krokodil. Ach, nee, hätte ich Angst. Ich mag ja Hunde. Hunde möchte ich streicheln. Ja, wer mal einen Hund hat, gibt vielleicht mal Martin Seliger die Möglichkeit, das zu streicheln. Für ihn wäre das einfach wie für andere mit Delfinen schwimmen. Ja. Delfine schwimmen finde ich auch so eklig. Absolut. So, Musik vielleicht? Ja, nein. Ja, gib mal den Fragenkatalog her. Was wäre noch gekommen? Weil du kannst ja nicht mehr alles. Ich habe ja ein großes Gespräch gehabt. Frag mal den Linus was von den Fragen. Ja, Linus, der macht ja jetzt auch, der macht ja alles nach. Ne? Zum Beispiel auch jetzt eine Radiosendung bei Byte FM. mit seinem Blutsbruder Felix Schalau und Benjamin Walter, der auch zuhört. Grüße. Ja. Und ich habe ja mich schon angeboten, aber das wurde nicht angenommen, das Angebot, dass ich mal in die Sendung komme und euch erkläre, wie man richtig Radiosendung macht. Ja, klar, das ist in Planung, das ist im Loop. Zum Beispiel ein großes Problem, was ich festgestellt habe bei eurer Sendung, ihr zeichnet die ja auf, so wie hier, ne? Bloß halt nicht live, sondern da wird halt so gebabbelt und dann lasst ihr irgendwie, sagt ihr, okay, jetzt kommen die nächsten drei Lieder, die werden dann irgendwie eingebaut und dann wird wieder gebabbelt. Aber was ihr nicht wisst, die Leute, die dann live zuhören, müssen sich die drei Lieder komplett anhören. Und das ist das bringt die ganze Sendung ein bisschen aus dem Konzept, finde ich. Ich habe mir das letzte Mal die Fußnägel geschnitten bei der Sendung, das war okay. Ja, das muss auch mal sein, ne? Bei unserer? Ja. Ah, ja. Also so ein Klemmerchen oder so eine Schere? Klemmerchen. Ist besser, ne? Echt? Oh, ja. Du nicht? Scherentipp? Ja, schon. Diese Klammern sind doch gar nicht auf die individuellen Zähne ausgerichtet. Ja, nee, da muss man halt öfters ansetzen. Ja. Da muss man halt jetzt beim großen Zeh macht man vielleicht so 4-5 Mal oder so. Ja, kommt drauf an, wie die Biegung ist. Ist das wirklich praktischer? Ja, muss man ausprobieren. So, was haben wir hier? Was macht man bei einem mehrstündigen Set, wenn sich die DJ-Kanzel im supervollen Club am anderen Ende der Toiletten befindet? Oh Mann. Eimer. Oh Mann. Eimer höre ich hier. Ja. Wie im Schlafzimmer auch, wenn die Toilette sich am anderen Ende der Wohnung Nee. Du. Kurze Abschweifung, 6 am Morgen bist du dabei. Ich habe jetzt gehört, am Morgen hat... das habe ich irgendwo im Radio gehört. Dass es da halt besser klappen sollte, wegen dem Testosteron oder sowas. Sexualität ist für mich kein Thema. Wenn man einen Kater hat. Aber das ist so deine Frage hier. Das hat Thomas Fenker geschrieben. Ach so. Findet ihr Sex pervers? Bitteschön. Nee, jetzt fragen wir mal dich. Also, Linus Volkmann. Boah, ey. Ich beobachte ja deinen Werdegang jetzt als hier als G, der sich so durchs Leben mogelt. Original, ne? Gangster. Ja. Du bist ein Hustler, kein G. Ich habe gedacht, das heißt Gentleman. G. Ne? Gangster. Why not? Gentleman. Irgendwas so ein Kaputt-Magazin oder sowas, ne? Machst du. Oh Mann, du hast dich ja hart vorbereitet. Vorbereitet, ja, genau. Und da habe ich mir gedacht, ja, wie finanziert sich sowas? Wahrscheinlich gar nicht, ne? Ganz genau. Also, ja. Das ist mehr so ein Extended Blog, den ich mit Thomas Fenker zusammen mache, damit wir unseren ganzen musikjournalistischen Kram auch noch nach Intro raushauen können. Weil und das Weiß-Magazin hat jetzt bestimmt keine Angst bekommen, als ihr euren Blog aufgemacht habt. Ja, vielleicht, aber so ein bisschen, ne? Also so kurz haben sie gedacht, und dann so, ach nee. Nee, aber Musikjournalismus ist ja eh so unterhöhlt und so ein bisschen uninteressanter geworden, ja. Auch dadurch, dass eben im Internet viel passiert und das Printmagazin nicht mehr so wichtig sind und deshalb ist unser Magazin, sehen wir natürlich ein bisschen als Angriff auf die konventionelle Musikjournalismus-Berichterstattung, weil wir anders agieren können als eben Magazine, die halt sehr verknüpft sind noch mit der sterbenden Plattenindustrie. Mhm. Aber bei dir ist ja schon so, du bist immer so drauf und dran, irgendwie Sachen zu entdecken, die vielleicht dann in einem halben Jahr Mainstream sind. Und in dem Moment, als du sie entdeckst, total unbekannt sind. Mhm. Und dir dann auf die Fahne schreiben kannst, ich hab's entdeckt und hab das erste Interview mit der Band geführt. Ja, aber das ist ja immer so müßig. Also dann in dem Moment will es keiner hören und wenn es dann Fame ist, dann erinnert sich keiner mehr, dass man es als Erster gebracht hat. Also mir geht es schon eher darum, Sachen, die ich interessant finde, zu pushen und wenn das dann groß wird, freue ich mich. Nee, das ist doch schon die Werbung, in der so eine Sprecher... Machst mal ein Mikrofon ans Mikrofon an den Mund. Sprecherposition erworben wird, oder? Jetzt beruhig dich mal ein bisschen, das reicht langsam. Ja. Okay. Kannst du stupid it down a little bit, die Frage? Also, man macht doch... Mikrofon am Mund. Man macht... Der hat es nicht einmal am Kinn gehabt und wurde nie ermahnt. Ja, was ist denn das hier für Regeln? Man muss doch ab und zu mal so eine Band entdecken, damit man glaubwürdig bleibt, als deutungsmächtiger Pop-Intellektueller. Ja, aber das ist ja dann irgendwie, man weiß ja nicht, was dann zuerst ist. Also ich gucke halt, was ich geil finde und versuche das irgendwie dann umzusetzen. Diese österreichische Netzwerk. Band Wanda ist ja von dir entdeckt worden, ne? Ja, aber andere Leute haben das irgendwie, weißt du, entdeckt, haben da Platten gemacht. Ich bin halt so einer von den Journalisten, die es halt früh bekommen haben und dann darauf reagiert haben. Aber also die Leistung ist wirklich der A&R davor oder der Manager. Also ich bin nur in dritter, vierter Instanz. Das ja, aber du bist derjenige, der es dann halt veröffentlicht und publiziert. Ja, also die willkommene Umsonstwerbung. Ja, Schittlers habe ich nur durch Benjamin Walter kennengelernt. Da dachte ich am Anfang so, nee, das finde ich jetzt doch nicht so gut und so hier das mit dem Hurensohn, da wo die auf dem Feld stehen, dachte ich so, nee, da hieß es noch so, die lade ich mal zu Schinken-Omi ein. Hatte ich gesagt, Benni, nee. Und jetzt bin ich wirklich total hooked und so. Also ich will sagen, ich brauche auch immer ein bisschen. Das wirkt nur nicht so, aber eigentlich lasse ich mir immer helfen. Der Feldsong ist aber auch scheiße. Ja. Ich mag ihn nicht. Aber hooked ist ja jetzt auch so ein Wort, dass du, also wenn ich dann deine Berichte lese, oder deine Sachen halt, ne, so die du so schreibst, da sind immer Wörter dabei, da denke ich mir, hey, boah, da hat sich wieder was ausgedacht. Ja, aber ich versuche es schon. Also als ich angefangen habe mit Musikjournalismus, waren wahnsinnig viele Anglizismen drin, um das irgendwie zu interessant zu gestalten, eine eigene Sprache zu finden. Und das fanden dann auch, wurde immer kritisiert. Und im Nachhinein, wenn ich das lese von vor 10 Jahren, denke ich auch so, boah, was ist das denn für eine defekte Sprache? Also eigentlich versuche ich das nicht so reinzubringen in meinen Sprachschatz. Aber es bleibt wohl nicht aus. Ja, machen wir mal Musik. Wir haben ja 2 Lieder schon gespielt. dann machen wir mal weiter. Ich würde mal sagen, habt ihr die Band Pisse interviewt? Oh ja, das war geil. Oh, Pisse. Oh, da war ich glücklich kurz. Und wie fandest du es? Du fandest du dann auch gut, ne? Ich fand Pisse gut. Ich In der letzten Sendung, als ich hier war, hast du noch verrissen. Ja, ich habe gesagt, scheiße, dann fand ich sie doch gut. Ja, spielen wir jetzt noch kurz noch Alles voller Blut von ihrem Album Praktikum in der Karibik. Schon wieder zu Ende? Das kannst du doch sagen. Was? Soll doch Martin noch mal erzählen, dass er vor 600 Leuten gespielt hat und was so los war am Wochenende. Wir haben gehört, es ging ganz schön ab hier auch bei dir. 650 Leute waren da und die haben sich Juicy Gay angeguckt und die Schittlers und zugezogen Maskulin und wir haben lange gefeiert bis in die frühen Morgenstunden und ich war endlich mal wieder seit vielen Monaten wie in der Roten Rose in Berlin. Das war schön. Kenne ich gar nicht. Ist eine der 24-Stunden-Kneipen, die wir mal besuchen wollten, auch zusammen. Gibt es schon so eine richtige Männerfreundschaft zwischen euch oder wie? Ja. Gab es das schon vor dem Pisse-Interview oder? Ja, da bahnte sich das gerade so an. Gab es eigentlich schon. Also ist alles noch frisch. Ja, wir haben uns so ein bisschen ausgesucht. Und jetzt ist es ganz spannend, weil wir sehen uns nie und es spielt sich alles nur so in der Fantasie ab, unsere Beziehung. Aber da geht halt alles. Oh ja, in der Fantasie geht alles. Ja, das war wieder Pogo Radio beim Mutterfunk. Mein Name ist Rudi Himmelsberger. Wenn heute nicht der 4.11. ist, dann hatte ich meine Wiederholung und zu Gast waren Linus Volkmann. Martin Seliger. Und wie heißt es jetzt? Zu Gast ist oder zu Gast war? Zu Gast ist Martin Schittler und Linus Volkmann. Wie du es geschrieben hast. Ne, oder? Oder sind. Nee, ein Gast ist sind. Ne, egal. Ein Gast ist. Ist egal. Ist egal. Alle haben es verstanden. Genau. So, jetzt spielen wir noch was am Schluss, was Schönes. Ne? Okay. Ja. Ein Evergreen, ne, von Starfucking Hipsters. Anna Gnück. Ah, oh Gott. We'll be right back. this we don't.